Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 883, an Schiller. Sagen Sie mir doch ein Wort, wie die gestrige Vorlesung abgelaufen, denn ein geübter Autor weiß wahre Teilnahme von Überraschung zu unterscheiden, sowie Höflichkeit und Verstellung zu würdigen. Zunächst bitte ich um Mitteilung des Stücks, wodurch mir für diese Abende ein großes Fest bereitet wurde. Ferner ergehet Anfrage und Bitte freundlichst dahin, dass Sie mit Ihrem Herrn Schwager und beiden Damen entweder montags statt der Komödie oder dienstags nach dem Schlattnischen Konzert bei mir einsprechen, auf alle Fälle aber ein freundschaftliches Abendessen bei mir einnehmen, dass ich indessen mit dem schellinischen Anhang beinahe fertig geworden, wird Ihnen auch erfreulich sein. Sie wissen, dass es keine verwünschtere Aufgabe gibt, als solche Resultate aufzustellen. Wie viel muss man lesen und überlegen, wenn es nicht auf eine Spiegelfechterei hinauslaufen soll? Auch bin ich mit Einsiedeln wegen der veränderten Mohrensklavin völlig einig und erwarte nur die Ansicht von höheren Orten. Ich kenne zwar Ihre Plane nicht, aber indessen, wenn dieses Lustspiel einstudiert wird, könnte man die Rollen ihrer Tragödie ausschreiben, alles überlegen und gleich zum Werke schreiten. Doch davon mündlich das Nähere, mit lebhaften Wünschen für Ihr Wohl, Weimar, am 5. Februar 1803, G.